Niederlage auf dem Konto. Soweit das aktuelle Sportgeschehen, zusammengefasst von Sven Herold. Die ARD Infonacht. Kurznachrichten. Berlin. Die Linke verlangt von SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück mehr Transparenz bei seinen Nebeneinkünften.